Björn, das Bier wird knapp. Was? Verdammt. Jetzt geht's wirklich nur noch über Teamgeist. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition. Ja, kein Scherz. In Moskau geht das Bier zur Neige. Die Stadt ist angeblich halb leer getrunken. Die Wirte schlagen Alarm. Es gibt Probleme mit dem Nachschub. Vor allem ausländische Biere kommen nicht nach. Und die Gastronomen sagen, sorry, sind wir nicht so drauf eingestellt. Wodka haben wir ohne Ende, aber Bier ist nicht so unser Ding. Aber das soll uns hier in Berlin nicht weiter beschäftigen. Wir wollen lieber über Fußball sprechen. Mein Name ist Jörn Lange und mir gegenüber steht der Andres Iniesta des Fußball-Podcast, Michael Färber. Es war ja auch wirklich nicht zu erwarten, dass Fußballfans zu einer Fußball-WM nach Russland kommen könnten und dass diese Fußballfans ausgerechnet Bier trinken. Aber gut, Fußball ist angesagt. Gott bewahre, ne? Michael, gib uns doch mal ein kleines Update. Was ist los bei unserem Sorgenkind der Nation, der deutschen Fußballnationalmannschaft? Was soll ich sagen? Bei der Nationalmannschaft scheint die Sonne wieder. Okay, es war in Sotschi vielleicht auch ein bisschen mehr zu erwarten als in Moskau. Aber die Fokussierung auf Schweden ist da. Die Aussprache hat offenbar stattgefunden, wie uns Thomas Müller gestern in einer PK kundgetan hat. Und er hat nochmal ultimativ festgehalten, nein, es gibt keine Grüppchen im Team. Das klingt zunächst mal gut. Ja, zumindest nicht schlecht. Zudem kündigen sich personelle Veränderungen an oder zumindest eine, denn neben Thomas Müller war noch ein weiterer Spieler auf dem Podium. Das ist ja immer so ein Indikator dafür, dass der wahrscheinlich spielen wird. Marco Reus hat gesprochen und es macht durchaus Sinn, ihn auch einzusetzen als einer, der doch relativ unbelastet in das Turnier gehen konnte, der keinen Rucksack mit sich schleppt, wie die Bayern-Spieler mit ihren Champions League und DFB-Pokalniederlagen. Der eine gewisse Leichtigkeit reinbringen kann und aufgrund seiner langen Verletzungspause in der Saison auch eine relative Frische mitbringt. Unvorbelastet ist eigentlich ein ganz schönes Stichwort. Das trifft nämlich auch auf Paul Dardai zu. Ich habe mit dem Hertha-Trainer telefonieren können und mit ihm über das Turnier gesprochen. Er hat ja eine WM-Kolumne bei uns in der Morgenpost. Und er verfolgt das ganze Turnier aus Ungarn, ganz unaufgeregt aus der Ferne. Und kriegt die Schärfe der Diskussion oder die Dramatik der Diskussion hier in Deutschland gar nicht so mit. Hier hat man ja fast den Eindruck, es ist so eine mittelschwere Staatskrise ausgebrochen. Paul sieht das alles ziemlich nüchtern und gelassen. Er sagt, na kommt schon, ey. Die Favoriten, die haben zum Turnierstart immer Probleme. Das ist klar, die kommen von ihren großen Clubs. Da ist erstmal ein Spannungsabfall. Und bei den kleineren Nationen ist genau das Gegenteil der Fall. Die spielen um ihr Leben, die stellen sich hinten rein und die haben gerade an den ersten beiden Spieltagen auch immer noch die meiste Power. Das wird sich verändern, die Kraft bei den Kleinen wird ein bisschen schwinden und dann haben die Teams mit dem spielerischen Vermögen auch wieder einen Vorteil. Schauen wir mal, was draus wird. Ein bisschen Frust wird er trotzdem schieben, der Paul, wenn man Portugal gegen Marokko anschaut, 1-0, das Tor Cristiano Ronaldo. Und damit hat er Pauls Landsmann Ferenc Puskás abgelöst. Ronaldo ist jetzt mit 85 Länderspieltoren der erfolgreichste Schütze auf dem Kontinent. Das ist schon beeindruckend, muss man einfach sagen. Ja, schwer beeindruckend. Also der Mann ist wirklich on fire. Weniger beeindruckend fand ich seine Schwalben-Performance. Ja, Schmerz. Er hat sich einmal unmittelbar vor dem Strafraum fallen lassen, dann kurze Zeit später nochmal im Strafraum. Beide Male war da nix. Also Oscar-reif, würde ich dazu sagen. Das muss nicht sein. Da lobe ich mir doch Harry Kane neulich bei den Engländern im Spiel gegen Tunesien. Da wurde er zweimal eher so im griechisch-römischen Stil umgerissen, im 16er. Hat sich einmal fragend umgeguckt, sich gewundert und weitergemacht. War ja auch bloß eine kleine Wertung, da kann man ruhig weitermachen. Wie heißt das dann? Kleine Wertung. Kleine Wertung im Ring. Ja, genau. Okay. Auf jeden Fall ist Portugal auf gutem Weg ins Achtelfinale. Für Marokko ist das Abenteuer WM hingegen vorbei. Vorbei ist es auch für Saudi-Arabien. 0-1 gegen Uruguay. Tja, ich glaube, das durften wir erwarten als zweitschlechteste Mannschaft in der Weltrangliste und Mühe haben sie sich gegeben, aber Mühe allein reicht nicht. Dafür war Luis Suarez einfach im entscheidenden Moment dort und er hat profitiert. Dank der Toni Schumacher Gedächtnisparade des saudischen Torwarts. Wow, also wie man sah am Ball so vorbeifliegen kann, da braucht man schon Mut zu. Das Ganze wurde dadurch ja noch ein bisschen skurriler, dass das Gerücht kursierte, nicht der Trainer habe den Torwartwechsel vorgenommen, sondern der Sportminister Saudi-Arabiens, der hat wohl eingegriffen, hat gesagt, mir haben 4 Leute nicht gefallen, also tauscht die mal bitte aus. Der Torwart war darunter, zack, segelt er unterm Ball hindurch, verschuldet das 0-1 und die Niederlage. Und wann bitteschön greift unser Sportminister ein? Ich meine, es gab unter Horst Seehofer immer noch keinen WM-Sieg für die deutsche Mannschaft. Ich glaube, es wird langsam Zeit. Ja, Herr Seehofer, schöne Grüße nach Bayern. Last but not least, letztes Spiel des Mittwochs, Iran gegen Spanien, 0-1. Es war ein... Genau so war es. Der Erfolge, für die das Wort Zittersieg erfunden wurde, glaube ich. Also Zittersieg ist, glaube ich, wirklich das absolut richtige Wort. Die Iraner kassieren ein Tor, indem sie den Gegner einfach anschießen. Das ist mehr als unglücklich und ja, so möchte man eigentlich nicht verlieren. Das wäre eigentlich was für die Rubrik Kacktor des Monats, ne? Beim geschätzten Kollegen Arndt Zeigler im WDR. Absolut, beste Grüße. Ja. Dann gab es noch eine weitere kuriose Szene im Spiel. Der Iran hat insgesamt in der zweiten Halbzeit ziemlich furios gespielt, hat sich viele gute Chancen erarbeitet. Ein Iraner hat Gerard Piqué getunnelt und aussehen lassen wie ein Amateur. Also echt grandiose Szenen. Und einmal lag der Ball sogar am Netz. Aber das Tor zählte nicht. Völlig korrekt, auch entschieden mithilfe des Videobeweises beim Kopfball von Azmoun stand Esatollahi und beide Namen musste ich mir logischerweise aufschreiben. Im Abseits ist leider so, lässt sich nicht ändern, ist trotzdem ärgerlich. Also auch wenn es einem für die tapfer kämpfenden Iraner leid tun kann, der Videoassistent lag mal wieder richtig. Es war nicht die erste Szene, wo von außen eingegriffen wurde. Definitiv nicht. Der Videobeweis, glaube ich, macht mit die beste Figur bei diesem Turnier. Er hat schon in wirklich einigen Situationen gute Arbeit geleistet. Und es zeigt sich, dass es wirklich Sinn macht, Leute dort eingreifen zu lassen, die A, sich mit der Materie Videobeweis auskennen und B, vor allen Dingen die Fans im Stadion auch mitzunehmen. Auf den Videowänden wird immer angezeigt, weswegen der Videoschiedsrichter nochmal überprüft. Das macht Transparenz, das schafft Gleichheit für alle. Gute Sache. Ja, kann sich die Bundesliga mal eine Scheibe von abschneiden. In Deutschland empfinden wir uns ja gerne immer als Vorreiter und... Jan, Moment, ich muss kurz unterbrechen. Ich kriege gerade eine Eilmeldung hier rein. Und zwar aus der zweiten Fußball-Bundesliga. Ja, Trainerbeben beim HSV lese ich hier. Die Co-Trainer von Herrn Titz müssen gehen, Matthias Kreuzer und Sunna Uysal. Und das auch noch vor dem Trainingsauftakt, würde sagen, da liegt jetzt schon alles in Trümmern. Die Frage ist, wer wird da jetzt auftauchen? Großkick des Tages. Sepp Blatter ist übrigens wieder aufgetaucht. Nee. Man glaubt es nicht. Kurz zur Erinnerung, der Mann war eine Ewigkeit, war der Strippenzieher im Weltfußball, FIFA-Präsident und befindet sich seit ein paar Jahren im Abseits, absolut. Er wurde aus dem Verkehr gezogen wegen dubioser Millionenzahlungen, das war 2015. Aber das scheint ihn alles nicht sonderlich zu stören. Definitiv nicht. Jetzt sitzt er da beim Spiel Portugal gegen Marokko und schwadroniert noch vor sich hin. Ja, ich bin ja immer noch Präsident, aber eben nur ein Suspendierter. Was ist das denn, sag mal? Naja, er war auf Einladung von Wladimir Putin in Russland. Ja, gute Freunde kann niemand trennen. Ehrenmänner unter sich. Am heutigen Donnerstag sind gleich die nächsten Ehrenmänner im Einsatz. Um 14 Uhr haben wir die Partie Dänemark gegen Australien mit unserem Herthaner Matthew Leckie. Dem drücken wir natürlich feste beide Daumen, also alle 6 Daumen, die wir hier in unserem Podcast-Studio zur Verfügung haben. Um 17 Uhr geht's weiter mit Frankreich-Peru. Wir lassen uns überraschen. Und das Abendspiel 20 Uhr Argentinien mit Lionel Messi. Messi. Gegen die Kroaten. Und sehr viel Bundesliga. Jedwaj aus Leverkusen, Kramaric aus Hoffenheim, Rebic von der Frankfurter Eintracht. Dazu Perisic, Rakitic, Mandzukic, alle auch schon in der Bundesliga gespielt. Also im Endeffekt ist es Messi gegen die Bundesliga. Ich muss ja sagen, ich finde, das ist ein extrem, extrem spannendes Team. Die haben unheimlich viel Qualität in ihren Reihen. Also allein, wenn man sich mal das Mittelfeld anguckt. Luka Modric, Spielgestalter bei Real Madrid. Ivan Rakitic, wichtigster Mittelfeldspieler vielleicht oder einer der wichtigsten beim FC Barcelona. Die wissen, wie man mit dem Ball umgehen muss. Ja, und dazu kommt so dieser Hintergrundfakt, dass diese ganzen Leistungsträger im kroatischen Team jetzt um und bei 30 Jahre sind. Das heißt, bis jetzt sind sie so die unvollendete Generation und haben jetzt vielleicht die letzte Chance, mal richtig was zu reißen bei einem großen Turnier. Genau wie Messi, also Duell der Unvollendeten. Wow. Ich freue mich drauf. Ich erst. Ja, damit ist dann ja eigentlich auch fast schon alles gesagt, oder? Ich würde sagen, ja. Lass uns noch ein bisschen aufräumen hier. Ja, ist ja bei dieser WM gute Sitte. Hast du das gesehen? Im Stadion? Absolut. Die Japaner und die Kolumbianer, auch die Senegalesen, räumen ihren Müll weg, den sie mit ins Stadion reingebracht haben. Das nenne ich mal absolut vorbildlich. In diesem Sinne, bleibt sauber. Ja, aber ich gehe jetzt erstmal Bier holen. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition.